Diese Klippe hatte ich geschickt umgangen. Kurz danach kam Pida, um nach mir zu sehen, bevor er mit einem Trupp seiner Krieger auf die Jagd ritt. Einige Stunden vergingen. Da tauchte Santa neben mir auf. Er führte sein gesatteltes Pferd an der Hand und hatte sein Gewehr bei sich. »Ich will mich nur ergebenst von euch verabschieden, edler Sir. Es wird euch interessieren, dass ich mir die Papiere geholt habe. Und ich werde sie ausnützen!« »Schuss! Haltet ihn! Er hat Pida bestohlen! Haltet ihn!« »Versucht es doch!« Da galoppierte er davon und nichts geschah. Ohne Tanguas Zustimmung durfte die Verfolgung Centers nicht aufgenommen werden, und der Häuptling war an den Papieren nicht interessiert. Er untersagte seinen Kriegern, dem Flüchtigen zu folgen. Was konnte ich tun? Nichts. Ich war außer mir. Wieder einmal kam unerwartet Hilfe in der Not. Es dauerte nicht lange, so stürzte eine Feder auf mich zu. Ganz auf seine Würde vergessend, rief er schon von Weitem. Old Shatterhand, Old Shatterhand, du verstehst doch alles. Bist du auch ein Arzt? Du musst helfen. Bindet ihn los. Ich bürge für ihn. Um wen handelt es sich? Um meine Tochter. Deine Tochter, dunkles Haar? Nein, ihre Schwester, die Squaw des jungen Häuptlings Pida. Sie lag gefesselt in ihrem Zelt. Der Medizinmann konnte sie nicht aufwecken. Willst du es versuchen? Als ich das Zelt betrat, sah ich mich unauffällig, aber genau um. Da links lag mein Sattel mit der Decke, dort hingen meine Revolver und darüber steckte mein Messer im Pfahlholz. Meine Gewehre waren nicht zu sehen. Dafür sah ich etwas anderes. Auf einem für weibliche Arbeiten aufgespannten Fell lagen verschiedene Handwerkszeuge, darunter auch einige kleine scharfe Messer. Davon musste ich eins erwischen. Ich erklärte, dass ich meine Künste nur anwenden könnte, wenn ich mit der leblosen Indianerin allein gelassen würde. Widerstrebend musste auch der Medizinmann das Zelt räumen. Sofort ließ ich eins der kleinen Messer in meinem Hemdärmel verschwinden. Dann beschäftigte ich mich mit der besinnungslosen Indianerin. Eine sichtbare Verletzung war nicht zu entdecken. Der primitive Medizinmann musste sie also für tot halten. Da fand ich heraus, dass ihre Schädeldecke in der Gegend der Pfeilnaht stark geschwollen war. Ich drückte mehrmals mit aller Vorsicht darauf, bis die Squaw einen schweren Seufzer ausstieß und die Augen öffnete. Old Shatterhand. Du kennst mich. Besinne dich, was geschehen ist. Du darfst nicht wieder ohnmächtig werden, sonst stirbst du. Was ist geschehen? Ich war allein. Pida war fortgeritten. Ohne seinen Medizinbeutel. Der weiße Mann mit Namen Santa kam herein und verlangte die Medizin. Ich gab sie ihm nicht. Da schlug er mich und nahm sie mit Gewalt. Mehr weiß ich nicht. Über das Verschwinden von Pidas Medizin war das ganze Dorf entsetzt. Ein unersetzlicher Verlust. Jetzt endlich schickte Tangua dem Räuber und Mörder Santa einen Trupp Krieger nach und ließ durch mehrere Boten seinen Sohn Pida suchen, um ihn schnellstens zurückzuholen. Als Pida in das Dorf zurückkam, bot er mir an, mit ihm gemeinsam die Verfolgung Santas aufzunehmen. Danach sollte ich aber wieder Marterpfahlkandidat werden. Das war mir denn doch zu stark. Nein, wenn ich nicht als freier Mann mit ihm reiten konnte, dann musste er eben auf meine Hilfe verzichten. Mittags brachte mir dunkles Haar wieder das Essen. Old Shatterhand hätte mit Pida reiten sollen. Vielleicht hätte Pida mit ihm unterwegs die Pfeife des Friedens geraucht. Ich kenne die Gedanken meiner jungen Schwester. Und sie werden bald in Erfüllung gehen. Dunkles Haar wird sich sehr darüber freuen. Braucht der weiße Mann noch irgendetwas? Nein, danke. Wie geht es der Squaw Pidas? Es geht ihr besser. Ich lege die Tücher mit dem kalten Wasser auf, wie Old Shatterhand gesagt hat. Auch heute Nacht werde ich bei ihr bleiben. Bis zum Morgen? Dann sehen wir uns wieder. Ja, dann sehen wir uns wieder.